Jetzt nimmt es eigentlich auf. Jetzt hören wir dann auch gleich, ob es tatsächlich jetzt aufgenommen hat. Ja, hallo, hallo. Wir sind hier in Hamburg. Lehnen wir doch nochmal zurück und sagen auch nochmal. Wir dürfen jetzt nicht sagen, wo wir sind. Genau. Nein, Hamburg reicht auch. Nicht genau, ich bin tiefiziert. Neben mir dampft ein frischer Pfefferminztee im Sonnenlicht. Das ist mein Pfefferminztee. Schlechte Außenaufnahme, weil das treibt. Der Pfefferminztee. Schluss.